It's only been a few hours since I've translated and spoken aloud the first of the demon resurrection passages from the Book of the Dead. Dead. Dead. Dead. Dead. The slightest idea! Before those two others were killed, the counselors weren't paying any attention.

interessanten Tier beschäftigen, nämlich mit diesem hier. Was ist denn das? Sogar zwei Besen, auf denen sie reiten können, richtig durch die Luft. Musik